That was 8 weeks in May by the Orange Street Boys. Keep that dial locked to 66.6 Hellfire with yours truly, Radio Raheem. Next up, a song like no other. Listen to this. Zuhörerinnen und Zuhörer, das Etikett links ist heutzutage fast nur noch das, ein Etikett. Eine in aller Regel gefühlige Selbstverortung, der es an inhaltlichen Konkretisierungen mangelt, die dieses Etikett rechtfertigen würde. Somit ein identitäres Konstrukt zur Distinktion, das das kritische Denken behindert. Spätestens die Zäsur des 7. Oktober 2023 hat das global und hierzulande im Besonderen überdeutlich gemacht. Der Kampf um die Deutungshoheit über linke Konzepte, die eben fortschrittliche gesellschaftliche Entwicklungen versuchen zu formulieren, scheint fast verloren. Die Linke, wenn man sie generalisierend so bezeichnen mag, hat sich in ihrer übergroßen Mehrheit auf die Seite der Barbarei, der gesellschaftlichen Regression und des unverhohlenen Judenhasses gestellt. Neben dem kollektiven antisemitischen Furor funktioniert das gefühlige Linkssein in diesen Milieus auch über die Abgrenzung gegen ein ebenfalls diffuses Rechts. Was das dann allerdings sein soll, beziehungsweise was diese Einordnung eines häufig nur imaginierten politischen Gegners inhaltlich bedeuten soll, erscheint mehr und mehr schwammig. Was und wer als rechts, als reaktionär, als konservativ und warum gilt, welche Genese die begriffliche Unterscheidung zwischen links und rechts historisch durchlaufen hat, diesem Thema wollen wir uns in unserer heutigen Sendung widmen. Wir greifen dabei auf das Buch »Die Erzählgemeinschaft der neuen Rechten« des Soziologen Felix Schilk zurück. Erschienen ist es 2024 im Transkriptverlag Bielefeld. Party, and I hate everyone. Woher stammt und was bedeutet der Begriff rechts? Eine verbreitete Erzählung lautet, dass der moderne politische Richtungsbegriff rechts seinen Ursprung in der Sitzordnung der französischen Nationalversammlung von 1789 hat, in der sich die Unterstützer der Revolution auf der linken Seite und die Unterstützer der Monarchie auf der rechten Seite des Parlaments versammelten. Während die linken Kräfte dem durch die Revolution bedingten sozialen Wandel aufgeschlossen gegenüberstanden, bekämpften die rechten Kräfte diese Veränderungen. Der französische Historiker Marcel Gauchet hat diese Entstehungserzählung in einem begriffsgeschichtlichen Beitrag differenzierter dargestellt. Demzufolge taucht der Begriff am 8. Mai 1789 erstmalig anlässlich einer Abstimmung der Generalstände auf. Um zwischen zwei gegensätzlichen Vorschlägen von Mirabeau und Maloe zu entscheiden, wurde die Versammlung aufgerufen, sich im Raum zu positionieren. Rechts für den Vorschlag von Maloe, links für den Vorschlag von Mirabeau. Aus der spontanen Sammlung im Raum entstand anschließend eine relativ stabile politische Geographie. Der adelige Abgeordnete Louis-Henri Charles de Gauville beobachtete am 28. August 1789, dass sich diejenigen, die sich zur Religion und zum König bekannten, rechts vom Präsidenten versammelten, um den Schreien, Parolen und Unanständigkeiten von der linken Seite zu entgehen. Laut Gauchet verfestigten sich die Richtungsbegriffe jedoch erst mit der Restauration von 1815, als die Mehrheit der Ultraroyalisten auf der rechten Seite Platz nahm. Im durch mehr als zwei Parteien geprägten Parlament Frankreichs erwiesen sich die Richtungsbegriffe anschließend als funktional, um politische Positionen zu einem Zentrum zu relationieren. Il y a droite et gauche parce qu'il y a centre. just took it all. A ver, sacudite ya esa luz y esta aceleración que traes encima cuando... y todo ese pasado tan trivial, ¿no? Si es que puedes hacer tan buen aullido, suelta toda esa prosa con todos sus gritos y pasa para allí, que sé que puedes ser más, mucho más que aburrimiento fino. Im parlamentarischen System des Vereinigten Königreiches mit seiner Zweiteilung in Whigs und Tories setzte sich um 1830 dagegen der Konservatismusbegriff als Bezeichnung der Tories durch. An die grundlegenden politischen Interessensgegensätze heftete sich im Nachgang der Französischen Revolution weitere Leitunterscheidungen wie die zwischen progressiv und konservativ, die die ereignisbezogene Sitzordnung der Nationalversammlung durch eine grundlegende temporale Dimension ergänzte. Der historische Sieg des Bürgertums und der Niedergang der feudalen Ständegesellschaft waren mit einer Veränderung der Zeitstrukturen und der sie beschreibenden Semantik verbunden, durch die fortan Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft deutlich kontrastiert wurden. Die progressive Dynamik der Neuzeit erforderte laut Niklas Luhmann, dass traditionell normative Bezugssysteme der politischen Sprache durch einen zeitlichen Schematismus abgelöst wurden. Die neue Leitdifferenz progressiv-konservativ ermöglichte die Generalisierung von Interessen und die anschließende Transformation von Themen in Entscheidungsprobleme, wie Luhmann schrieb, wodurch sie politisch bearbeitet werden konnten. In Luhmanns Analyse bilden die progressive und die konservative Option zwei komplementäre Teile einer binären politischen Kodierung, in deren semantischem Orbit die umfangreichen Wortfelder der Ideologien zirkulieren. Diese seien als sekundäre Oppositions- und Reflexionsleistungen zur Bewältigung neuer Kombinationsniveaus von Anforderungen und Freiheiten in der bürgerlichen Gesellschaft entstanden. Die Leitdifferenz links-rechts hatte dagegen eine andere Funktion. Weil die Legitimität der hierarchischen Sozialordnung des Ancien Regime vor allem durch die revolutionäre Forderung nach der Egalität in Frage gestellt wurde, ist das Verhältnis zur Idee der Gleichheit das wichtigste inhaltliche Kriterium zur begrifflichen Trennung von links und rechts. In politikwissenschaftlichen Definitionen wird sie deshalb immer wieder ins Zentrum gerückt, etwa in der älteren Definition von Martin Selmer-Lipset und anderen, die unter rechts supporting a traditional more or less hierarchical social order and opposing change toward greater equality verstehen. Als kategorialer Sammelbegriff hat er zwar eine geringe Tiefenschärfe, ist als Heuristik aber trotzdem zweckmäßig. Auch in der verbreiteten Definition von Norberto Bobbio ist diese Dimension hervorgehoben, wenn er schreibt: "There's a very clear distinction between the right and the left, for which the ideal of equality has always been the pole star that guides it." Shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking how everybody's joking now, the clock's run out, time's up, over, blow, snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes rabbit, he choked, he's so mad, but he won't give up that easy, no, he won't have it, he knows his whole back's to these ropes, it don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke, he's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, this whole rhapsody Laut dem französischen Politikwissenschaftler Jean-Henri Lapointe ist die erwähnte politische Dichotomie relativ beständig, da sie an körperbezogene Dualismen anknüpfe. Er führt neben der politischen Unterscheidung von Gleichheit und Hierarchie noch die ökonomische zwischen Arm und Reich, die religiöse zwischen Glaubensfreiheit und Religion und die zeitbezogene zwischen Bruch und Kontinuität an, mit denen links und rechts unterschieden werden könnten. In der deutschsprachigen Einstellungsforschung wurden die Begriffe zuletzt im Rahmen der Bielefelder Mitte-Studie zu rechtsextremen und demokratiegefährdeten Einstellungen diskutiert. Die AutorInnen der Studie knüpfen an Lapointe an, heben jedoch ebenfalls die Haltung zu Gleichheit und Gleichwertigkeit als wesentliches Kriterium hervor. Sie schreiben: Zentrales Element einer rechten Ideologie ist Exklusion, ausgedrückt in abwertenden und ausgrenzenden Einstellungen gegenüber Gruppen, die als fremd, anders oder unnormal markiert und damit als minderwertig und als nicht zugehörig zu einer homogenen und exklusiv verstandenen Volksgemeinschaft betrachtet werden. Zentrales Element einer linken Ideologie ist neben einer verallgemeinerten Einstellung der grundsätzlichen Gleichwertigkeit aller Gruppen insbesondere die Ablehnung des Kapitalismus und die Forderung nach Umverteilung. Einen soziologischen Begriff der Kategorien hat Cornelia Kopetsch in ihrer Studie Die Gesellschaft des Zorns dargelegt. Laut Kopetsch bilden abstiegsbedrohte Gruppen die soziale Basis rechter Bewegungen. Sie schreibt: Die Anhänger rechter Bewegungen rekrutieren sich überwiegend aus sozial absteigenden Gruppen, deren Blick, anders als der sozial aufsteigenden Gruppen, nicht primär nach oben in Richtung der beneideten Eliten, sondern eher nach unten in Richtung der aufholenden Neuankömmlinge gerichtet ist, deren tatsächliche oder vermeintliche Konkurrenz als illegitim empfunden wird. Demgegenüber rekrutieren linke Protestbewegungen ihre Klientel eher aus aufstiegsorientierten, aber im Aufstieg blockierten Gruppen und entzünden sich, konträr zu rechten Protestbewegungen, nicht an der Verteidigung bereits etablierter Rechte und Privilegien, sondern ergreifen gegen die etablierten Partei für die Neuankömmlinge. Gegenüber den politikwissenschaftlichen Definitionsversuchen ermöglicht der hier gewählte soziologische Bezug auf die sozialen Träger eine größere historische Tiefenschärfe. Während blockierte Aufsteiger universelle Chancengleichheit und die Beseitigung von Privilegien einfordern, sind rechte Proteste darauf gerichtet, partikulare Ansprüche spezifischer Gruppen durch Rekurs auf eine vorgeblich natürliche Ordnung der Dinge geltend zu machen, konstatiert Kopetsch weiter. Doesn't mean I don't have my ways. every stone. When I'm with you, girl, I call it home. I lose my edge when I'm with you. And what do I care? Just wanna be corny for you. It's simple as being, I'm in love with you. Babe, I'm in love with you. Yeah, babe, I'm in love with you. Come on, I'll stay, I'm in love. Woher stammt und was bedeutet der Begriff reaktionär? Der Begriff der Reaktion ist älter als die modernen politischen Richtungsbegriffe und bildete sich in der Renaissancezeit im Zuge der Erörterung von Aspekten der aristotelischen Natur- bzw. Bewegungslehre heraus. Durch das dritte Newtonsche Gesetz, das besagt, jede Kraft bzw. Aktion ruft immer eine gleich große und entgegengesetzt gerichtete Gegenkraft, also Reaktion, hervor, etablierte er sich in der Naturwissenschaft, von wo er schließlich im Zeitalter der Aufklärung auch auf die Biologie, die Anthropologie und schließlich die Politik übertragen worden ist. In seiner politischen Bedeutung tauchte der Begriff erstmals 1734 bei Montesquieu als Bezeichnung einer gesellschaftlichen Kraft in der Römischen Republik auf. In seinem Werk Betrachtungen über die Ursachen der Größe und des Verfalls der Römer entwickelte Montesquieu ein Verständnis von politischen Prozessen als Wechselspiel von Aktion und Reaktion. Nach der Französischen Revolution wurde die naturwissenschaftliche Metapher Aktion vom Begriff der Revolution abgelöst und politisiert, während der Reaktionsbegriff noch parteineutral blieb. Karl Marx weist im 18. Brumaire des Louis Bonaparte auf die integrierende Funktion des Begriffs hin, der die Gegner der Revolution in einem politischen Projekt zusammenbrachte. Er schrieb: Ehe wir der parlamentarischen Geschichte weiter folgen, sind einige Bemerkungen nötig, um die gewöhnlichen Täuschungen über den ganzen Charakter der Epoche, die uns vorliegt, zu vermeiden. In der demokratischen Manier zu sehen, handelt es sich während der Periode der gesetzgebenden Nationalversammlung um, was es sich in der Periode der Konstituierenden handelte, um den einfachen Kampf zwischen Republikanern und Royalisten. Die Bewegung selbst aber fassen Sie in ein Stichwort zusammen: Reaktion. Und weiter schreibt Marx: Auf den ersten Blick zeigt die Ordnungspartei einen Knäuel von verschiedenen royalistischen Fraktionen, die nicht nur gegeneinander intrigieren, um jede ihre eigenen Prätendanten auf den Thron zu erheben und den Prätendenten der Gegenpartei auszuschließen, sondern auch sich alle vereinigen in gemeinschaftlichen Hass und gemeinschaftlichen Angriffen gegen die Republik. Zitat Ende. She put on extra weeks, said I love jazz and winked at me. This is the last place I ought to be, but I can't drive and I sure can't sleep. Around this time I publicly was treating acid with anxiety. I was unwell, and suddenly her clown portraits spoke to me. You're in no shape, you're in no shape. All the king's horses, all the king's men. And a celibate started talking politics. By small degree, she got them to admit they're tacit fascists without knowing it. And all this went on and on, performance art, an elaborate con. Baby, who wears pearls at 4 a.m.? This pinching yuppie found meanings in. In no shape, in no shape. Horses, all the king's men. I saw something I shouldn't see. The awful truth bear reality that I'd forfeit my existence if someone let me just play with them. Dawn long broke by the time I realized I'd lost my mind. I ate an ice cream, dazed in the street, but it never tastes quite as sweet again. Im Begriff der Reaktion schwingt stärker als in den Begriffen rechts oder konservativ die aktive Gegnerschaft mit, die historisch auf den französischen Republikanismus bezogen war. Laut des griechischen Philosophen und Schriftstellers Panayotis Kondylis erfüllte der Begriff als Schlagwort eine, wie er schrieb, symbolische Funktion und hatte eine überaus offenkundige Bedeutung, vor allem wenn es den unversöhnlichen Gegensatz zu den Prinzipien der Revolution in pejorativer Absicht zum Ausdruck bringen sollte, also in abwertender Absicht. Nach der deutschen Reichsgründungszeit erweiterte sich der Bezug vom Adel auf das Großbürgertum und den, Zitat, Komplex von großkapitalistischen Interessen und preußisch-militaristisch-obrigkeitlichen Traditionen. Zitat Ende. Heute wird in der Konservatismus- und Rechtsextremismusforschung bisweilen zwischen reaktionären und konservativen Positionen unterschieden. Die Autoren Christopher Fritsche und Juliane Lang schrieben diesbezüglich: Eine idealtypisch konservative Haltung erkennt die Errungenschaften gesellschaftlichen Fortschritts an, wehrt sich aber gegen dessen Beschleunigung. Die reaktionäre Position hingegen will das Erreichte zurücknehmen. Zwischen konservativen und reaktionären Positionen gibt es geteilte Bezugspunkte, die wiederum von der neuen Rechten als einer Bewegung im Brückenspektrum zwischen extremer Rechter und Konservatismus gezielt weiter ausgebaut werden. Dennoch ist es sinnvoll, die begriffliche Trennung zwischen konservativen und reaktionären Ideen aufrechtzuerhalten, solange die unterschiedliche Haltung zur Frage des gesellschaftlichen Fortschritts, also Akzeptanz oder Rücknahme, als Scheidelinie zwischen beiden Kräften fungiert. Der Autor Felix Schilk, auf dessen Buch unsere heutige Sendung beruht, macht sich diese Unterscheidung allerdings nicht zu eigen. Reaktionäre und konservative Positionen versteht er als Teil des gleichen Phänomens, das sich unter verschiedenen soziohistorischen Umständen und Gelegenheitsstrukturen jedoch unterschiedlich manifestiert. Konservative Ideen können in Reaktionäre umschlagen und umgekehrt. The storm that broke the lake. so young, so afraid, standing there in the doorway, whispering to God, praying for mercy. Started singing that old song again. Our voices rising, turning and turning, verse over chorus. Woher stammt und was bedeutet der Begriff konservativ? Der Konservatismus gehört, so schreibt Felix Schilk, neben dem Liberalismus und dem Sozialismus zu den politischen Großideologien der Moderne. In seinem Beitrag zum Konservatismus in den geschichtlichen Grundbegriffen führt Rudolf Vierhaus den Begriff etymologisch auf das lateinische Wort conservare zurück, das so viel wie erhalten oder bewahren bedeutet. Obwohl der Konservatismus als juristisch-administrativer Begriff in Form des Conservateur, dessen Amt die Bewahrung von Eigentum oblag, bereits seit dem 14. Jahrhundert gebräuchlich war, entstanden die Voraussetzungen für den politischen Begriff Conservatrice erst mit den Umwälzungen der Französischen Revolution, wobei sich der Begriff zunächst auf die Bewahrung der revolutionären Errungenschaften von 1789 vor konterrevolutionären Bestrebungen bezog, als Synonym von liberal gebraucht und in diesem Sinne auch in Napoleons Erklärung vom 19. Brumaire 1799 zur Legitimation des am Vortag erfolgten Staatsstreiches aufgegriffen wurde. Erst nach der Wiederherstellung der Bourbonenmonarchie im Jahr 1814 und mit dem Erfolg von Chateaubriand seit 1818 erscheinender royalistischer Zeitschrift Le Conservateur setzte sich allmählich die heute bekannte, gegen die liberalen Ideen von 1789 gerichtete Vorstellung des Konservatismus in Frankreich durch. Als die englische Tory Party 1830 erstmals als Conservative Party bezeichnet wurde, tauchte konservativ schließlich auch als Neologismus in der deutschen Sprache auf, um dessen Verständnis gleichsam noch lange Zeit Deutungskämpfe ausgetragen wurden, wie Fiaus schreibt. Zitat: Bald setzen schon differenzierende und apologetische Definitionsbemühungen ein, die gemäßigte, wahre und echte Konservative von Ultras und Reaktionären unterscheiden. Zitat Ende. Auch in Frankreich fiel die Beurteilung des revolutionären und nachnapoleonischen Status quo durch das restaurative Lager höchst unterschiedlich aus. Antoine Compagnon unterscheidet dieses Lager in seiner Studie Les Antimodernes in konservative, reaktionäre und reformistische Strömungen. Zwischen Vierhaus und Compagnons Begriff des Konservatismus bestehen große Unterschiede, die daher rühren, dass jener begriffsgeschichtlich vorgeht und letzterer den Konservatismus lediglich als Kontrastbegriff für die von ihm gewählte und wesentlich differenzierter entwickelte Sammlungsbezeichnung des Antimodernismus einführt. Laut Compagnon strebten konservativ-traditionalistische Kräfte die Wiederherstellung des vorrevolutionären Ancien Régime an. Als Reaktionäre versteht er dagegen diejenigen Kräfte, die noch hinter die Reformen des Ancien Régime zurück wollten und sich gegen das Leistungsprinzip des im Absolutismus entstandenen Amtsadels auf das Geburtsrecht des feudalen Schwertadels bezogen. Als Reformisten bezeichnete er wiederum die Kräfte, die sich am konstitutionellen Modell der englischen Glorious Revolution orientierten. Your house is empty. I gave my heart. In einer historischen Betrachtung lässt sich nachvollziehen, dass der politische Konservatismus als bürgerlich-antibürgerliche Überlebensideologie die zuvor jeweils bekämpften Prinzipien des Absolutismus, der Volkssouveränität, des Nationalismus, des Parlamentarismus, des wissenschaftlichen Rationalismus, der industriellen Produktionsweise, der Technik und Bürokratie und selbst den Einbruch der eigentumslosen Massen in die Sphäre der politischen Repräsentation ideologisch integrieren konnte und seine Legitimationsmuster entlang der jeweils vorherrschenden sozialen Gegebenheiten neu justierte. Sie sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die politischen Schlagworte und Zu- sowie Einordnungen, mit denen heutzutage hantiert wird, sind historisch betrachtet keinesfalls in Stein gemeißelt und unterlagen einiger gravierender Veränderungen. Die zukünftige Konservatismusforschung wird sich dann einer neuen Form rechter Gesellschaftsbilder widmen müssen, den Linksreaktionären. Sie glauben, dies sei ein Widerspruch in sich? Keinesfalls. Durchstöbern Sie unsere Sendungen auf der Webseite 17grad.net. Eine ganze Reihe unserer Ausgaben beschäftigen sich mit diesem Phänomen oder sagen wir mit diesem politischen Irrsinn.